Das Vaterunser gegen den Marquis von Santa Croix in Brüssel. Vaterunser, den man in Brüssel sucht, dein Name sei bei uns verflucht. Dein Wille ist nicht das geringste wert, weder im Himmel noch auf Erd. Du stiehlst uns unser täglich Brot, unsere Frauen und Kinder leiden Not. Niemand magst du die Schuld vergeben, denn aus Hass und Neid besteht dein Leben. Vaterunser, in deinem Himmel, befrei uns von diesem Höllenlümmel. Lass ihn bis nach Spanien rennen, dort mag er Scheiterhaufen brennen. Aus den Niederlanden 1633.